talking about Stella sitzt in Rio, Stella liegt in Tokio. Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Chris, dich sehr vermisst, dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich, abkennst mich dann. Du kennst mich, Wien, Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Marilyn und Eva heißt Yvonne. Ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen. Keine sind sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht. Die Tänzer sind gestoppt. Es ist 4:45 Uhr. Nun wird Position gebrochen. Ein Moment spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da. Ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich. Kennst mich gern, du kennst mich. Wien, Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Hello.